Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man damit aufhört, treibt man zurück. Mit uns sitzen Sie im richtigen Boot. ASG Bildungsforum. Hier ist Radio Köln Düsseldorf. Mit einer Sendung von Senioren für Senioren und Junggebliebene. Guten Abend, liebe Zuhörer von Antenne Düsseldorf und herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung von Radio Kö in dem gerade angebrochenen Jahr 2018. An der Technik begleitet uns Mario Brumbi, mein Name ist Rainer Grünter und ich begleite Sie durch die Sendung. Direkt zu Beginn des Jahres wollen wir eine Sendung den Personen widmen, die dieses Jahr höchstwahrscheinlich in sehr engen und geschlossenen Räumen verbringen, nämlich den Inhaftierten innerhalb unseres Landes. Hierzu haben wir uns Vertreter des katholischen Gefängnisvereins von Düsseldorf eingeladen, der dieses Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert. Das werden wir im Rahmen des Interviews hören. Doch zunächst starten wir mit Musik. Elvis Presley wäre am 8. Januar diesen Jahres 83 Jahre alt geworden. Passend zur heutigen Thematik hören wir von ihm eine fantastische Live-Version seines wohl bekanntesten Gefängnisstückes Jailhouse Rock. Train a coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. And if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Nach Elvis hörten wir soeben noch den Folsom Prison Blues von Johnny Cash. Am vergangenen Samstag ist dieses legendäre Konzert 50 Jahre her. Johnny Cash hat für die Live-Version dieses Albums seinen ersten Grammy gewonnen. Leider jährt sich dieses Jahr sein Todestag zum 15. Mal. Nun, nach 50 Jahren, die vergangen sind, heute hier bei uns im Studio zum Thema Gefangenenhilfe, Gefangenenseelsorge, Betreuung von Gefangenen, alles das, was ihnen so schmerzlich durch die Außenwelt verwehrt wird. Zu Gast habe ich hier drei nette Personen, eine Dame, zwei Herren, die uns einiges erzählen können zum katholischen Gefängnisverein hier in Düsseldorf, der dieses Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert. Ich begrüße ganz herzlich Damen zuerst, Frau Christine Henning, Ehrenamtlerin des katholischen Gefängnisvereins, den Herrn Martin Laufen, den Vorsitzenden des katholischen Gefängnisvereins, und Pater Wolfgang, schon fast eine Legende in Düsseldorf, Gefängnisseelsorger, Dominikaner, Ringer, Musiker, alles, was man sich vorstellen kann, und natürlich auch tätig für den katholischen Gefängnisverein in Düsseldorf. Was war denn überhaupt der Anlass, diesen Gefängnisverein zu gründen? Also es ist einfach das Problem gewesen. In der Situation wurde gerade ein neuer Knast, nämlich die Ulmer Höhe, in deren Dorf auf damals eigentlich noch unbebautem Gebiet gebaut. Und eine über Jahrzehnte erfolgreiche Arbeit der Rheinisch-Westfälischen Gefängnisgesellschaft in Düsseldorf, die ist durch den Kulturkampf der Preußen gegen die katholische Kirche kaputt gegangen. In der Rheinisch-Westfälischen Gefängnisgesellschaft waren staatliche Stellen, kirchliche Vertreter und eine Menge Leute aus der Zivilgesellschaft gemeinsam unterwegs. Also da würde man sagen, heute, das wäre absolut fortschrittlich. Gab es also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist es leider kaputt gegangen. Dann hat sich der katholische Gefängnisverein formiert, damit da wieder eine institutionelle Basis für da ist, und hat sich von Anfang an genau um dieselben Probleme gekümmert, nämlich dass im Gefängnis die Inhaftierten dann in der neuen Ulmer Höhe auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel also schreiben und lesen zu lernen oder irgendwelche einfachen Arbeiten verrichten zu können und nicht einfach nur im Gefängnis zu vergammeln. Das hört sich ja schon auf der einen Seite sehr engagiert an, aber natürlich auf der anderen Seite auch recht traurig für die Personen, die dort drin sind. Ich habe dann jetzt mal eine kurze Frage an unsere Dame in diesem Kreis. Sie sind ja richtig aktiv als Ehrenamtlerin tätig. Sie besuchen wahrscheinlich aktiv die Personen. Ich habe ja ein klein wenig recherchiert und festgestellt, dass Sie das ja schon jetzt 10 Jahre machen und also nicht erst seit gestern. Haben wahrscheinlich vieles dort erfahren, vieles erlebt. Und vielleicht ganz kurz, wie empfinden Sie eine Tätigkeit im Gefängnis? Ich sag mal, ich gehe ins Gefängnis. Ich kenne von dem Gefangenen, den ich besuche, nur den Namen. Das heißt, manchmal weiß ich noch, er ist der deutschen Sprache gut mächtig oder eben auch nicht. Je nachdem, wenn er auch der englischen Sprache nicht ganz mächtig ist, dann frage ich oben bei den Beamten, ob ich ein Mau-Mau-Spiel mitnehmen darf. Weil über das Kartenspielen kann man leichter reden. Dann vergessen wir auch nach der Zeit, dass wir eigentlich Karten spielen, sondern man spricht nur noch. Es hat noch nie die Situation gegeben, dass ich einem Gefangenen gegenüber saß und wir eigentlich nichts miteinander zu erzählen hatten. Das ist also auch schon vorgekommen. Wir haben immer gesprochen, aber wie gesagt, wenn ich kann nicht 100% Englisch, sondern nur a little bit. Und wenn der Gefangene im Grunde genommen auch, weil er eine ganz andere Nationalität hat, auch nicht besonders Englisch kann, dann fällt es über ein Kartenspiel doch leichter und bei Händen und Füßen verständigen wir uns, sodass die Zeit uns beiden nicht lang wird. Herr Laufen, Sie haben jetzt gehört, was Ihre Ehrenamtlerin gesagt hat über Problematiken auch der Sprache. Sie haben auch etwas über die Geschichte des Gefängnisvereins gehört. Sie selber gehörten ja eigentlich eine ganze Zeit lang zu den Personen, die, ich sag mal, den beiden anderen das Potenzial ihrer Tätigkeit geliefert haben. Wie ist das für Sie? Ist das ein Seitenwechsel oder ist das etwas, was im Laufe der beruflichen anderen Tätigkeit entstanden ist? Was hat ausgerechnet Sie dazu gebracht, einem Verein beizutreten, der sich um Inhaftierte kümmert, wo Sie selbst vorher diese Personen zu dem gemacht haben? Ja, das ist, muss ich wirklich sagen, eine gute Frage. Sie spielen darauf an, dass mein Beruf derjenige des Richters ist und als Richter in der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist man entweder in Zivilsachen oder in Strafsachen tätig. Heute macht jeder Richter mal das eine, mal das andere und so habe ich auch schon in einer großen Strafkammer den einen oder anderen zum Teil nicht ganz unerheblichen Freiheitsstrafen verurteilt. Und ich sage jetzt nicht, dass ich das bereue oder als einen Irrweg ansehe, sondern im Gegenteil, der Gefängnisverein versteht sich hier sozusagen nicht als Fundamentalopposition zu den Grundinstitutionen unseres Staates und unserer Gesellschaft, sondern beides geht Hand in Hand. Das drückt sich dadurch aus, dass der Gefängnisverein Vorsitzende seit der Gründung vor 125 Jahren immer ein Richter gewesen ist. Mein Vorgänger hat das 40 Jahre lang gemacht, da bin ich also jetzt vor knapp 2 Jahren in sehr große Fußstapfen getreten. Ich muss allerdings sagen, dass ich im Moment ganz froh bin, dass ich jedenfalls derzeit nicht als Strafrichter tätig bin und diese Rollenverschiedenheit so intensiv erlebe. Ich habe mich dafür interessiert, weil es tatsächlich ja so ist, dass man als Richter im Grunde die gleichen Personen kennenlernt, in Anführungsstrichen. Man beschäftigt sich ja auch tatsächlich durchaus mit ihnen, mit ihrer Tat, auch mit ihrem Vorleben. All das muss auch in einem Urteil gewürdigt werden und bei der Strafzumessung dann berücksichtigt werden. Aber natürlich spricht man in der Situation im Gerichtssaal nicht von Mensch zu Mensch, sondern man sitzt in einer bestimmten Rolle da. Der Angeklagte eben in seiner Rolle, teilweise in Handschellen, mit Wachtmeistern rechts und links auf seinem ganz besonderen Platz, wird teilweise durch irgendwelche Gänge und Katakomben zugeführt aus dem Gerichtsgefängnis. Man selber etwas erhöht, hinter einem Podium mit einer Robe angetan, also schon äußerlich kenntlich gemacht. Ich bin jetzt da nicht als Martin Laufen, sondern ich sitze jetzt hier, um im Namen des Volkes dann irgendetwas recht zu sprechen. Die Pretenders live mit Back on the Chain Gang. Vor 40 Jahren, im Jahre 78, hat sich diese Formation gegründet. Das Lied handelt von Insassen und Leben im Gefängnis, was schon auf dem damaligen Titelbild des Covers zum Ausdruck kam, indem man einen mit nacktem Oberkörper stehenden, in Gefängnishosen bekleideten Mann sieht. Bei uns im Studio geht es weiter mit dem Interview mit dem katholischen Gefängnisverein. Während man diese Rolle ausübt, bleibt man natürlich der Mensch, die Person, die man ist. Und bei dem einen oder anderen Angeklagten denkt man sich durchaus schon mal, ach, das ist eigentlich doch ein ganz interessanter Typ. Wäre doch eigentlich mal ganz interessant, mit dem unter ganz anderen Umständen zusammenzutreffen, vielleicht mal ein Bier zu trinken, vielleicht sich auch über das eine oder andere zu streiten oder mal nachzufragen, auf eine andere Art, als wie ich das als Richter tun kann. Und diese Gelegenheit verschafft mir jedenfalls ab und zu der Gefängnisverein, dass ich dort mal mit den gleichen Leuten, hoffe jetzt nicht mit den identischen Leuten, die ich schon mal verurteilt habe, aber jedenfalls mit Leuten, die es hätten gewesen sein können, auf einer ganz anderen Ebene zu kommunizieren, ganz andere Dinge ansprechen zu können, ganz andere Dinge vielleicht auch von mir preisgeben zu können, auch selber mehr als Mensch, als Person erkennbar zu werden und auch mehr abfragen zu können von den mir gegenüber Sitzenden. Das macht es für mich sehr interessant. Und der zweite Gesichtspunkt ist auch, als Richter darf man sich nicht aufhören, für die Strafjustiz zu interessieren, in dem Moment, wo das Urteil gesprochen und rechtskräftig ist, sondern dann geht es ja im Grunde für den Angeklagten, für den Verurteilten erst so richtig los. Es mag den einen oder anderen Richter geben, der vielleicht noch nie ein Gefängnis von innen gesehen hat. Das ist aus meiner Sicht nicht in Ordnung. Man muss schon wissen, was man dort tut, was man den Leuten auch in Anführungsstrichen antut, um ermessen zu können, wie viel davon jetzt vielleicht die richtige Antwort in dem einen oder anderen Fall ist. Und man kann letztendlich auch nur dann guten Gewissens diese Rechtsprechung betreiben, wenn man weiß, dass das Gefängnis jetzt eben nicht nur eine Strafe ist. Es ist eine aus meiner Sicht wirklich harte Strafe, weil einem im Grunde sein ganzes Leben weggenommen wird, aber eben nicht nur wehtut, sondern auch irgendwie Aufbauarbeit leistet, dass derjenige als ein besserer oder als zumindest nicht als ein völlig zerstörter, noch zerstörterer rauskommt, als der reingegangen ist. Und dazu versuchen wir im Gefängnisverein auch unseren Beitrag zu leisten. Da habe ich dann direkt eine anschließende Frage dazu. Sie sagten das gerade so nett, dass Sie dann auch einmal die andere Seite kennenlernen, den Menschen von der anderen Seite kennenlernen, haben auch gesagt, dass das schon häufiger passiert ist. Das heißt, es kommen also die Leute zu Ihnen und haben Sie auch praktisch schon Inhaftierten geholfen in ihrer Kontaktsuche, die ja häufig die Hauptproblem der Inhaftierten ist, in ihrer Kontaktsuche zur Außenwelt? Also ich muss dazu sagen, als Vorsitzender des Gefängnisvereins bin ich quasi nicht derjenige, der die eigentliche Arbeit macht. Die eigentliche Arbeit machen Frau Henning und die anderen Ehrenamtlichen, die tatsächlich zu den in den mittlerweile auch immer engeren Zeitfenstern, die das Gefängnis zur Verfügung stellt, dorthin gehen, mit den Gefangenen sprechen. Ich als Vorsitzender habe mehr die Aufgabe, sozusagen das Organisatorische, die Finanzen und so weiter im Blick zu halten und den Gefängnisverein so ein bisschen nach außen zu repräsentieren, was aber auch eben beinhaltet, zu gewissen Gelegenheiten ins Gefängnis hineinzugehen und dort auch mit Gefangenen zusammenzutreffen. Und in einem Fall habe ich auch tatsächlich mal, weil es da auf Kenntnis einer bestimmten Sprache ankam, einen Gefangenen, der allerdings tatsächlich kurz darauf entlassen wurde, vorübergehend betreut. Das ist nicht immer ganz einfach, dann sozusagen die verschiedenen Rollen auseinanderzuhalten. Ich gebe mir dann auch eher Mühe, jetzt nicht unbedingt den Leuten auf die Nase zu binden, dass ich Richter bin oder dass ich Jurist bin, denn ich möchte jetzt nicht sozusagen die Prügel einstecken für das Justizsystem, die es aus der Sicht der Betroffenen manchmal verdient hat. Ich möchte auch jetzt nicht in eine Rechtfertigungsrolle geraten und ihnen erklären, dass es aber doch irgendwie alles so sein musste und seine Richtigkeit hat. Ich möchte auch nicht in die Verlegenheit kommen, da um rechtlichen Rat gefragt zu werden, wie man jetzt möglichst schnell wieder rauskommt. Alles das sind natürlich legitime Interessen des Verurteilten, aber nicht die sozusagen, auf die ich antworten kann. Mein Interesse ist es, demjenigen, der dort eingesperrt ist, das Gefühl zu geben, dass sich nach wie vor Menschen für ihn als Mensch interessieren, die seine Taten nicht wegdiskutieren wollen, die ihn jetzt nicht heilig sprechen wollen, aber die gleichwohl sagen, auch bei mir ist jetzt nicht alles super, auch bei denen, die jetzt ein äußerlich unauffälliges Leben führen, ist das vielleicht sozusagen nicht alles so im Lot, wie sich das vielleicht die Gefangenen vorstellen. Ich habe jedenfalls nach wie vor ein Interesse daran, mit dir in einen Austausch zu treten. Und ich glaube, dass das wirklich eine Erfahrung ist, die vielen Gefangenen ansonsten abgehen würde und die aber ganz wichtig ist dafür, um ja irgendwie sich selbst auch wieder schätzen zu lernen und sich neu definieren zu lernen als jemand, der zwar diese Tat begangen hat, aber auch anders kann. Ja, Frau Henning, was sagen Sie dazu? Sie treffen ja nun häufig auf Straftäter, Auch vielleicht mal auf Straftäterinnen, das weiß ich. Nein, nur auf Männer. Straftäter, auch nur auf Männer. Wissen Sie über die Tat, die demjenigen angelastet wird, Bescheid, wenn Sie sich mit ihm unterhalten? Wenn er mir das erzählen möchte, dann weiß ich darum Bescheid. Das ist aber freiwillig. Ich weiß jetzt nicht über den katholischen Gefängnisverein, was derjenige gemacht hat. Wie gesagt, ich kenne nur seinen Namen. Ich kenne noch in etwa sein Alter und seine Nationalität. Ansonsten, sage ich mal, ist das für mich der Herr Müller, mit dem ich Kontakt haben möchte. Ob der Schuster ist von Beruf und ob der, weiß ich, Geld gestohlen hat oder so, das weiß ich also nur, wenn er es mir selber erzählt. Ich möchte mal eine provokante Frage in dem Zusammenhang einfach mal stellen. Sie wissen, dass das Gegenüber von Ihnen oder der Gegenüber von Ihnen schuldig ist, irgendeiner Tat X. Sie sitzen ihm jetzt gegenüber, Sie gehen wieder nach Hause, er bleibt drin. Stimmt Sie das traurig, dass derjenige drin bleibt, oder vielleicht das Gegenteil? Sagen Sie vielleicht, er ist schuldig und es ist richtig so und er ist drin. Oder wie empfinden Sie diesen Kontakt? So sehe ich das überhaupt nicht. Ich sag mal, natürlich, ich gehe wieder nach Hause und er muss dort bleiben, aber das habe nicht ich zu verantworten. Dafür hat er irgendetwas getan. Und das Einzige, was ich damals, wo ich dieses Ehrenamt übernommen habe, da wurde ich gefragt, möchten Sie mit irgendwem keinen Kontakt haben? Mhm. Da habe ich gesagt, ich möchte also nicht mit Sexualstraftätern was zu tun haben oder mit Pädophilen, weil das könnte sein, wenn der Gefangene mir davon erzählt, dass ich dann irgendeine Äußerung tätigen würde oder er natürlich auch mitkriegt, dass das für mich ein Wunderpunkt ist, wo er dann weiterbohrt, was mir aber nicht zusteht. Mir steht zu, mit ihm zu reden, ob über die Tageszeitung, die er gelesen hat, das, was er für Vorlieben hat oder eben was ihm auch nicht gefällt im Gefängnis, wenn er Probleme hat mit anderen Beteiligten im Gefängnis. Aber mir steht es nicht zu sagen, das und das hast du verkehrt gemacht und jetzt musst du eben dafür büßen. Und das wäre bei gewissen Straftaten, wie gesagt, die ich von vornherein ausgeschlossen habe, vielleicht, ohne dass ich es will, aus dem Gespräch heraus, weil ich sag mal, ich überlege mir ja nicht jede Antwort. Bevor wir zum nächsten Teil des Interviews kommen, hier nochmal etwas Musik. Und zwar von einem Mitglied des legendären Club 27, Janis Joplin. Amerikanische Musikerin, Sängerin und Songschreiberin. Sie wäre morgen 75 Jahre alt geworden. Leider verstarb sie im Oktober 1970 im Alter von nur 27 Jahren an einer Überdosis Heroin. Ihre Texte handeln von den Aussichten, Möglichkeiten, Frustrationen des Menschen. Wir ehren sie heute mit ihrem Song Cry Baby als Live-Version. Hello. grass always looks greener when you're looking in somebody else's yard. But honey, not the real thing. We're waiting for you at home. I saw you did. I had a mare. He said, honey, honey, you know that I love you. See, but I gotta go find myself, you know, I gotta go find my life. I gotta go find myself over in Africa, or over in New York City, or over in Olima. Someplace those cats are always wandered off to. I never figured out exactly where it was. I was going somewhere, man. And I said, baby, don't you realize you're looking for your life over there, honey? You know where your life is? Your life's waiting like a goddamn fool right here for you, man. And one morning you're gonna wake up in Casablanca, one of those fancy places, honey. You're gonna be freezing to death, man. You're gonna wake up and you say, good, good, Lord. Good, good, good, Lord. I just went off and met with that woman in that great big huge double bed with a great big fur rug on top of it. No satin sheets, man. What am I doing in Casablanca, man? I mean, really, man. One of these days that cat's gonna wake up and say that to himself. And when he comes back home, there, just like a Capricorn that I am, I'll be standing there waiting. Said, baby, I knew one day, and I knew one day, but you finally come on home to me, honey. When you walk through my front door, I'm gonna be able to tell by the look in your eyes. I say, good God, that man finally done got it. Lord, that man finally done realize. So you can put your head on my shoulder, baby, yeah. Cause I know you got some more tears to shed, dear. So come on. Und nun zurück zum Interview, zu unserem heutigen Thema, das Leben im Gefängnis, mit Unterstützung unserer Interviewpartner vom Katholischen Gefängnisverein Düsseldorf. Pater Wolfgang, wie empfindet das denn derjenige, der jetzt einmal der Methusalem unter den Betreuern der Inhaftierten hier am Tisch ist, derjenige, der die meiste Erfahrung hat? Es geht ja hier auch ein bisschen um das Wort Katholischer Gefängnisverein. Es geht um die Frage von Schuld und Sühne. Es geht um die Frage, dort hat jemand etwas getan. Der Katholische Gefängnisverein kümmert sich um ihn und vergibt uns unsere Schuld. Man kennt ja alle unsere Sprüche, die sich dort hineingehen. Wie ist das? Da sind Inhaftierte. Man ist seit 20, 25 Jahren jeden Tag mit den Jungs zusammen. Man bekommt es mit. Wie sieht das eigene Verhältnis zur Straftat, Strafe und zu dem Verhältnis zur katholischen Kirche und zu Gott aus? Also meine Kirche quasselt ja viel von Schuld und Sühne. Ja. Und für mich und für uns als Gefängnisverein spielt das gar keine Rolle. Gar nicht, überhaupt nicht. Nee, für uns heißt Christentum was ganz anderes. Unser christliches Fundament bedeutet, dass wir wissen, dass alle Menschen Dinge tun, die andere verletzen, in dem Sinne Sünde sind, in dem Sinne werden sie schuldig. Und dass unsere Gesellschaft mit Sanktionen lebt, mit einem Strafgesetzbuch lebt und mit Freiheitsstrafen lebt und so weiter. Und wir die Menschen nicht auf diese Tat, die das verursacht hat, reduzieren. Das ist für mich das spezifisch Christliche. Dass wir eben nicht hingehen und sagen, hey, du bist aber jetzt ein Mörder. Du bist aber jetzt ein Schwarzfahrer. Und damit vielleicht nicht so schlimm. Du bist aber jetzt so, du bist aber jetzt so. Ja, das ist das, was die Menschen, und das ist nun mal meine Erfahrung, wenn sie schon den Methusalem hier ansprechen, ja, was die Menschen im Knast eigentlich zutiefst entpersonalisiert. Das nimmt denen ihre Individualität und ihre Personhaftigkeit, dass sie ständig reduziert werden auf eine Tat in ihrem Leben oder mehrere Taten, auf eine Dimension des straffällig geworden Seins. Und wir holen die da raus. Wer bei mir ins Gespräch kommt, das ist genau dasselbe wie bei unseren Ehrenamtlichen, der muss mir gar nichts erzählen. Und ich werde dem auch gar nichts erzählen. Wenn einer reden will, dann ist er bei mir richtig und er entscheidet, worüber gesprochen wird. Wenn es dann da um Perspektive fürs Leben geht oder wenn es darum geht, mit Schuld, die im eigenen Leben stattgefunden hat, umzugehen, sehr gerne. Aber das Entscheidende ist, bei mir darf einer er selbst sein, zwar mit seiner ganzen Person und seiner ganzen Biografie. Also ich versuche es nochmal deutlich zu machen an dem Punkt. Ja, dann sitzt einer da, der, ich sag mal jetzt, Beschaffungskriminalität hatte oder der hat irgendwie eine Insolvenzverschleppung, also im weitesten Sinne ein Betrugsdelikt. Und irgendwo geht es vielleicht in einer Serie von Gesprächen. Ich habe manchmal nur ein Gespräch mit Leuten, manchmal sind es 30, manchmal sind es 10 und in 3 Jahren dann nochmal 20 oder so. Das ist sehr unterschiedlich. Da geht's vielleicht am Rande auch mal um das, was also jetzt der Richter da und die Staatsanwaltschaft festgestellt haben, weswegen er im Knast sitzt. Und da gibt es vielleicht durchaus ein Schuldbewusstsein. Aber die Schuld, wo er mit mir dran arbeitet, ist vielleicht die an seinen eigenen Kindern, weil er diese ganze Scheiße gemacht hat und sich dadurch seinen Kindern entzogen hat. Und da gehe ich ja nicht hin und sage, hey Bursche, ne? Ja, die Schuld an deinen Kindern interessiert aber hier nicht. Du bist ja verknackt, weil du ja eine Insolvenzverschleppung gemacht hast. Sondern ich sage, ja, wenn du das als die größere Schuld siehst, dann reden wir darüber. Mhm. Und ich kann es ehrlich gesagt auch gut nachvollziehen. Man kann ja auch mal ein klein wenig am solchen Interview über die Stränge schlagen oder über Förmlichkeiten. Wir kennen uns ja nun mal. Wir kennen uns ja nun mal aus einer Zeit, wo ich selber in diesem Etablissement gewesen bin und wir uns kennengelernt haben. Und ich erinnere mich aus dieser Zeit daran, dass wir Inhaftierten, natürlich egal, welche Seelsorgerichtung es war, ob es jetzt nun eben wirklich der katholische Gefängnisverein war oder irgendetwas anderes, natürlich benutzt haben, A, um aus den Zellen rauszukommen, B, Gespräche zu haben, C, Vorteile daraus zu ziehen. Die Kirche war immer ganz gut, weil da sonntags einmal mehr die Türe auf, ne? Das heißt also, wir mussten nicht in der Zelle sitzen bleiben und natürlich hat man auch die Bibel öfters mal auf der Zelle gefunden. Du hast gerade das Wort, jetzt sage ich das wieder, du hast uns halt kennen, Christentum verwendest, gelebtes, praktiziertes Christentum. Und waren aber damals halt zu einem großen Teil auch dem Christentum verwandt. Heute sieht es doch ein klein wenig anders aus. Heute ist doch auch in der inhaftierten Struktur einiges aus anderen Religionen vorhanden, aus anderen. Wie ich das vorhin verstanden habe, macht ihr keinen Unterschied zur Person, also auch nicht zur Religion, auch nicht zu Stand oder ähnliches. Wie ist denn das Verhältnis zwischen einer Institution des Christentums und Inhaftierten, die diese Institution des Christentums nutzen, aber aus einem anderen Glauben sind, aus dem muslimischen Glauben sind? Weil ich könnte mir vorstellen, dass auch im Zuhörer mal interessiert, ja, ist da diese Verfeindung, ist da dieses, müssten die Vertreter jetzt auch bei Ihnen Angst haben, dass sie vom dem muslimischen Bereich vielleicht angegriffen werden. Ja, und ohne jede Grundlage. Also, das frage ich ja. Für uns hat sich in der Arbeit nicht viel verändert, obwohl sich in der Gefangenenstruktur sehr viel verändert hat. Und wir einfach noch viel mehr Ausländer haben. Was zum Teil bedeutet, wir haben viel katholischere Typen, als wir früher hatten, weil die zum Beispiel aus Lateinamerika oder Kroatien kommen und viel katholischer sind in Anführungsstrichen jetzt, als die Katholiken in Deutschland. Ja? Wir haben aber auch immer mehr Inhaftierte, die zum Beispiel überhaupt gar keine Religion haben, gar kein Verständnis, gar keinen Hintergrund. Wir haben natürlich auch welche, die also zum Beispiel jetzt muslimisch sind oder hinduistisch, buddhistisch, gibt es auch schon mal. Für uns spielt das alles überhaupt gar keine Rolle. Ja, und für zwar euch deswegen, nicht, aber für die Inhaftierten vielleicht? Und ja, mag sein, dass vielleicht der eine oder andere Inhaftierte eher Kontakt zu uns sucht, ja, weil er sagt, boah, da steht jetzt irgendwie das Wort christlich oder katholisch drüber. Aber unter den Inhaftierten spricht sich ja ganz schnell rum, wer wir sind in der Praxis. Und in der Praxis sind wir die, mit denen offen gesprochen werden kann, die sich wirklich für die Person des Inhaftierten interessieren, die keinen, aber wirklich gar keinen missionarischen Eifer haben, die niemandem etwas überstülpen wollen und wo das Ganze geschützt ist, ja, auch durch eben eine Vertraulichkeit bei den Ehrenamtlichen und bei den Seelsorgern sogar durch die Schweigepflicht. Das ist das, was für die Inhaftierten entscheidend ist. Für mich ist entscheidend, ja, dass meine Religion mir sagt, wenn ein Mensch bedürftig ist, dann habe ich da hinzugucken, da begegne ich Gott. Well, my daddy left home when I was three to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke. Lots of folks, seems I had to fight my whole life through. Bust his head, I tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew at an old saloon on a street of mud. There at a table dealing stud sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old. And I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue. How do you do? Now you gonna die. Yeah, that's what I told him. Well, I hit him hard right between the eyes and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth and we crashed through the wall and into the street, kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beard. I tell you, I fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile and he said, son, this world is rough and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. He said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye, cause I'm the son of a bitch that named you Sue. Yeah, well, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing but Sue. I still ain't that. Liebe Zuhörer von Radio Kö, Sie hörten gerade thematisch zum Thema Gefängnis. Noch einmal von Johnny Cash, ebenfalls wieder live aus dem Gefängnis. Diesmal der Titel A Boy Named Sue. Bei uns im Studio geht es weiter mit dem Interview zum Thema katholischer Gefängnisverein 125 Jahre Düsseldorf. Wir haben einen Strafvollzug, das nenne ich jetzt mal so, oder eine Unterbringung von entweder schon verurteilten oder einer Tat verdächtigen Personen in einem Gefängnis, die noch viele, viele in Anführungszeichen Wünsche offen lässt. Und man merkt auch teilweise an der Haltung, es ist noch einiges zu ändern. Es ist noch einiges zu verbessern. Es muss noch etwas geschehen. Ich habe eine Frage, was könnte man verbessern? Deren Ist-Situation einfach zu verbessern? Die Ist-Situation ist ja eigentlich, dass wir die Leute entsprechend resozialisieren. Wir brauchen ja nur das mal umzusetzen, was ihnen eigentlich zusteht. Mhm. Zusteht ihnen eigentlich eine Arbeit, ja, die sie nicht haben. Zusteht ihnen oder sollte ihnen zustehen, Kontakt zu anderen zu haben. Natürlich zu uns Ehrenamtlichen, aber auch zu anderen. Denn bin ich, sage ich jetzt mal, 3 Jahre lang weggeschlossen, werde dann innerhalb von einer Woche wieder rausgesetzt, dann habe ich auf einmal ganz viele Eindrücke, die ich vorher nie kennengelernt habe. Ich meine nicht die Straßenbahn, die bimmelt, sondern der, der mich auf der Straße anrempelt. Das passiert nämlich eigentlich in der JVA nicht, weil da werden die ja so gebracht, dass sie nicht unbedingt rempeln müssten. Wie gehe ich mit solchen Situationen um? Ja, es ist einfach so, dass manche Begriffe letztlich für viele Inhaftierte hohl bleiben. Entlassungsvorbereitung zum Teil noch nicht mal rudimentär stattfindet und auf die Straße entlassen wird. Das ist nicht bei allen Inhaftierten so, aber doch bei einer ganzen Reihe. Dann steht im Gesetz toll, dass soziale Kontakte gefördert werden sollen. Mit 2 Stunden Besuch und 20 Minuten telefonieren. Das ist heute, ja, aktuell ist das der Stand in der JVA Düsseldorf in Ratingen. Ne? Das ist moderner Strafvollzug. Dass du maximal 2 Stunden Besuch hast und wenn wir Leute haben aus dem Ausland zum Beispiel, dann kommt keiner zum Besuch, vielleicht einmal im Jahr. Dann bleiben 20 Minuten Maximum an Telefonat. Und das ist das, was im Gesetz dann steht als Förderung sozialer Kontakte. Dass wir für über 800 Gefangene kaum 200 Plätze haben, wo die wenigstens Teilzeit beschäftigt oder an einem Kurs oder einer Arbeitstherapie teilnehmen können, ja, geschweige denn irgendwie also Ausbildungsabschlüsse oder eine Vollzeitarbeit. Das ist alles zusammen, ja, ist das für 1/4 der Inhaftierten vorhanden und für 3/4 nicht. Ja, also da bricht sich einfach der Anspruch an der Realität. Also man muss ja an der Stelle auch mal sagen, wir leben ja in einer Gesellschaft, die lange nicht so egoistisch und schlecht ist, wie sie manchmal geredet wird. Und es gibt ein unheimliches Potenzial hier in Düsseldorf an Leuten, an Rockbands, die dort auftreten wollen, an Leuten, die Sprachunterricht geben wollen, an Leuten, die mit Gefangenen singen oder basteln oder dies und jenes machen wollen. Und dieses Potenzial kann nicht abgerufen werden, weil die personellen Mittel nicht zur Verfügung stehen, weil die Sicherheitsbeschränkungen im Wege stehen. Und das ist etwas, da werden wir auch nicht müde werden, immer wieder zu wiederholen, dass sich das ändern muss. Sicherheit ist natürlich wichtig, völlig klar. Aber wenn das dazu führt, dass alles andere untergeht im Knast, dann tun wir der Sicherheit dieser Gesellschaft gerade keinen Gefallen, sondern wir müssen im Grunde gar nicht so viel neu erfinden, sondern einfach nur zulassen, was aus der Gesellschaft an Angebot und Engagement kommt. Wir leihen uns jetzt leider auch schon zeitlich dem Ende unseres hochspannenden Gespräches. Und da möchte ich vielleicht zu dem Ende hinaus noch etwas fragen. 125 Jahre liegen jetzt hinter dem katholischen Gefängnisverein. Wir haben viel gehört über die Arbeit, die gemacht wird. Wir haben viel über das, was noch nicht erfüllt ist, gehört. Was wünscht sich denn der katholische Gefängnisverein für die Zukunft? Also ich sag mal, ich habe vor Jahren begonnen, da konnte ich alle 14 Tage meinen Gefangenen besuchen für 2 Stunden. Seit Anfang des Jahres kann ich den Gefangenen nur noch alle 4 Wochen besuchen, weil die Spätbesuchszeit einfach auf einmal im Monat zurückgesetzt wurde. Das heißt, wir machen im Moment keine Fortschritte, sondern gehen Schritte zurück. Pater Wolfgang, was wünschst du dir? Ich wünsche mir politisch Handelnde, vom Justizminister und von Abgeordneten angefangen, die einfach in der Bevölkerung auch den Mumm haben, zu sagen und zu vertreten, eine gut organisierte, gut durchgeführte, wirklich auch in Blick auf Resozialisierung unterstützende Freiheitsentziehung, die ist für euch, für das Volk, ja, eine sinnvolle Geschichte. Und da lohnt es sich zu investieren, nicht nur um unsere humanen Werte nicht auszuhöhlen, sondern auch, damit Leute wirklich auf die Beine kommen und hinterher nicht wieder aus Frust oder weil sie gar keine andere Möglichkeit haben, wieder straffällig werden. Ich sage mal, was aus dem Ministerium kommt über den Justizvollzug, das ist der Hochglanzvollzug. Ne? Da werden also die Paradebeispiele, da gibt es tolle Sachen, die laufen. Ja? Aber zum Beispiel, also keiner, der für ein paar Monate in den Knast kommt, macht da eine Ausbildung. Ja? Geht ja auch gar nicht. Die meisten kommen aber nicht so lange, dass man mit ihnen diese vernünftigen Sachen machen kann, die es natürlich im Vollzug auch gibt. Und da wirklich mal hinzugucken und dazu zu stehen, ja, das ist etwas, was wir denen nahebringen müssen, aber die müssen dann selber auch mal dafür in der Öffentlichkeit dann aufstehen und sagen, ja, so ist es. Und nicht einfach so tun, als ob das alles anders wäre. Herr Laufen, Ihnen gebührt für heute Abend das letzte Wort. Ja, also ich kann mich wie so häufig Wolfgang nur anschließen. Auch ich träume davon, dass es eine Gesellschaft geben kann, die versteht, dass das Gefängnis kein schwarzes Loch oder kein Endlager für ihre Probleme ist, wo man die ablegt und dann vergessen kann, sondern dass man versteht, dass das eine staatliche, gesellschaftliche Institution ist, die ihren bestimmten Platz hat und ihre bestimmte Funktion erfüllt und erfüllen muss. Und dass man anfängt, sich für diese Funktion und das Wie und Ob ihres Funktionierens zu interessieren und nicht zu sagen, das darf vor allen Dingen nichts kosten, sondern die Frage stellt, wie muss es denn ausgestaltet sein, damit es sich überhaupt rechtfertigen lässt, damit es summa summarum sich überhaupt lohnt, tatsächlich Gefängnisse zu unterhalten. Und da gibt es einiges, was man anstoßen kann, wo man wirklich nachdenken müsste. Zum Beispiel müssten tatsächlich die Gefängnisstrafen nicht auch sozusagen ausdifferenzierter sein hinsichtlich ihrer Härte, je nachdem, wie kurze oder lange Strafen zu vollstrecken sind, beziehungsweise was hinter der jeweiligen Tat stand. Wir dürfen jedenfalls nicht zulassen, dass es einen Rollback gibt hin zu weniger Außenkontakten, weniger sinnvollen Angeboten, sondern das muss aufgehalten werden und wieder sozusagen in die andere Richtung muss die Reise gehen. Es muss von alledem mehr geben. Es muss einfach mehr Austausch zwischen dieser Sonderwelt Gefängnis und ihrer Umgebung geben, damit diese Institution wirklich das bringen kann, was sie bringen soll. Unsere Sendung neigt dem Ende zu und ich möchte an all diejenigen, die vielleicht in der nächsten Zeit wieder auf sogenanntem freien Fuß sind und sich in der Gesellschaft integrieren wollen, eines wünschen, dass sie es schaffen, denn es wird schwer werden. Das zeigen die Rückfallstatistiken sehr eindrucksvoll. Aber für alle, die es schaffen, für alle die, die sich wieder integrieren können, wählen wir zum Schluss noch den Song von David Bowie, Heroes, Helden zumindest für einen Tag. Das wünsche ich allen und nicht nur den Inhaftierten, sondern auch für das kommende Jahr allen unseren Zuhörern. Noch einen schönen Abend wünscht Ihnen Rainer Grünter. We're lovers.